Ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen guten Morgen, da wo es noch nicht geschehen ist. Danke für die Lieder, Thomas. Also für mich, der ich mich mit dem Thema natürlich schon auseinandergesetzt habe, könnte ich jetzt zu jedem Lied noch eine Menge sagen, weil das alles zum Thema passt. Evangelisation, da kann man schon mal ein bisschen zusammenzucken. Und ich möchte erstmal so ein bisschen erläutern, was wir mit dieser Kampagne, mit dieser Aktion vorhaben und was es nicht ist. Also es ist keine evangelistische Aktion, wo wir euch ausrüsten wollen, damit ihr dann nächste Woche auf den Markt geht und dort evangelisiert. Es wird auch nicht jeder ein Evangelist werden, so wie der Herbert Masuch. Kann ja nicht jeder singen. Aber es hat mit anderen Dingen zu tun. Natürlich damit, dass wir die gute Botschaft weitersagen. Aber es hat damit zu tun, dass wir Hilfestellung bekommen. Dass du ja vielleicht Anregungen bekommst, was man machen kann. Vielleicht aber auch wieder etwas neu bewusst machen, was ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Es hat auch damit zu tun, ein Stück weit sich selbst zu entdecken. So, was liegt in mir? Du hast jetzt von dem Test im Einblick gesprochen. Wir haben auch in unserem Arbeitsheft, was dazu gehört, dann auch noch einen Test, den man machen kann, wo man ein bisschen was von sich erfährt, wo man vielleicht nicht drüber nachgedacht hat. Vielleicht auch ein bisschen neu zu entdecken, wie wichtig die Sache ist. Und welche Rolle wir dabei spielen. Vielleicht wieder neu zu entdecken. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir vielleicht eine Entscheidung treffen sollten. Für meine Freunde. 42 Tage Leben für meine Freunde, so heißt die Aktion. Und das ist nicht die Masse. Wir reden jetzt nicht über unheimlich viele Freunde, sondern über 1, 2, 3 Leute, die dir wirklich am Herzen liegen, wo du möchtest, dass sie Jesus kennenlernen. Und es hat damit zu tun, glaube ich, mit einer Entscheidung vielleicht auch mal eine Gewohnheit dran zu geben. Weil mit jeder Entscheidung, die du triffst, musst du was anderes lassen. Das liegt daran, dass wir hier zeitlich gebunden sind. Wenn ich das tue, habe ich in dem Augenblick keine Zeit für das. Ich wünsche uns, dass wir uns ein Stück weit auf die Sicht Gottes einlassen können und das, was er mit uns vorhat hier in der Welt. Das ist kein 7-Schritte-Plan. Das hätten wir so gerne. Ne? 7 Schritte zur richtigen Evangelisation. Das wäre einfach. Das ist für jeden individuell anders. Das ist vielleicht für dich persönlich eine Chance, persönlich weiterzukommen, im Glauben zu wachsen, so wie es hier bei uns auf dem Schild dort steht, sich auf Gottes Plan einzulassen und als vielleicht auch als Gemeinde ein Stück weit weiterzukommen. Ich mag euch einfach kurz vorher noch sagen, wie das abläuft. 6 Gottesdienste, das habt ihr gehört, hat Thomas schon erzählt, mit den verschiedenen Themen heute. Ich verbreite die gute Nachricht aus Überzeugung. Dann jeden Sonntag ist ein anderes Thema. Wir teilen uns das zu dritt. Ich darf den Anfang machen. Nächste Woche ist der Bernd Groth hier. Dann wird der Dieter predigen und dann geht das wieder von vorne los und dann haben wir uns die 6 Sonntage aufgeteilt. Vielleicht auch ganz wichtig, ihr könnt die Predigt dann auch nachhören. Wir haben ja einen Podcast. Ich weiß nicht, wer ihn kennt. Dort laden wir die meisten Predigten hoch. Das heißt, über die Woche kann man das auch nochmal nachhören, weil es ja meistens auch sehr viel ist, was man gar nicht alles behalten kann. Und der Donnerstag, da treffen wir uns ja hier, denn da ist ja eigentlich der Sonntag auch die Grundlage. 6 Gruppenabende, donnerstags 19.30 Uhr. Das heißt, die ganzen Gruppen, die wir haben, Hauskreise und sowas, die haben keine Veranstaltung in den 6 Wochen. Wir wollen uns hier treffen, wollen hier einen gemeinsamen Anfang machen und dann wird sich in den Gruppen selber, das heißt, ihr kennt euch alle, da gibt's, muss es keine Begrüßungsrunde geben oder so, verteilen wir uns hier im Haus und besprechen das Thema und dann kommen wir hier wieder zusammen. Dürfen natürlich auch Leute kommen, die in keiner kleinen Gruppe sind. Wir machen nämlich auch eine Gruppe, wo die in keiner kleinen Gruppe sind. Das ist kein Problem. Ein Arbeitsheft gibt es dazu. Ach so, das kann ich vielleicht dazu sagen. Das Arbeitsheft, das liegt bei Hanna am Büchertisch aus. Da kostet eins eigentlich 12,90 Euro. Ich habe ganz viele gekauft. Ich habe nochmal nachgeguckt, Hanna. 7,90 Euro kostet eins. Ich kann euch empfehlen, diese 7,90 Euro zu investieren, weil ihr da persönliche Sachen reinschreiben könnt, weil ihr es im Grunde auch jeden Tag nutzen könnt oder solltet, weil wir uns da ganz intensiv mit der ganzen Gemeinde reinbegeben wollen. Das könnt ihr bei Hanna bezahlen. Das Geld ist dann für den Büchertisch an der Stelle. Ich glaube, ich habe 30 Stück gekauft. Schaut es euch an, nehmt es mit und arbeitet drin. 42 tägliche Impulse, also jeden Tag gibt es einen Impuls, der zum Thema ist. Ich weiß gar nicht, wer von euch hat die Gemeinde-App auf dem Handy zum Beispiel? Ein paar. Wer ein Handy hat und möchte die runterladen oder so, der kann auch zu mir kommen. Ich kann sagen, wie die heißt und wo man die herbringt. Dort kommt jeden Tag um 9 Uhr kommt dieser tägliche Impuls elektronisch drauf. Wer kein Handy hat, also ich habe ein paar Blätter ausgedruckt. Das sind nun mal viele. Manchmal ist so ein Impuls eine DIN A4 Seite. Die hat der Dieter schon, glaube ich, sortiert. Die legen wir gleich hier aufs Klavier. Da habe ich einen Stapel, ist dann die ersten 10 Impulse. Oder zumindest kommt er über die Woche bis nächsten Sonntag drüber weg. Und unten sind 3, 4, da sind alle Impulse, alle 42 drauf. Wenn einer nächste Woche zum Beispiel nicht zum Gottesdienst könnte oder so, der kann sich natürlich alle Impulse schon mitnehmen. Also sind 41 DIN A4 Seiten, das ist schon eine Masse. Elektronisch finde ich immer noch sehr schön. Ich kann euch die auch per PDF zuschicken, per Mail, wenn man mir eine E-Mail-Adresse gibt, das ist kein Problem. Woche 1. Aus Überzeugung. Ich bete kurz mit uns. Jesus, wir danken dir, dass wir hier von dir hören dürfen, dass du zu uns sprechen möchtest. Ja, dass du die Möglichkeit geschafft hast, ja, dass das überhaupt möglich ist, dass du durch den Heiligen Geist Dinge in uns erwächst und heute ja durch uns wirken möchtest. Ich danke, dass du uns dafür wert erachtest. Ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt ja besonders aufmerksam sein lässt, dass du unsere Herzen rührst, dass du ja uns motivierst, uns auf diese Aktion einzulassen. Das ist vielleicht ungewöhnlich für uns, weil wir sowas ja noch so selten gemacht haben. Aber ich bin davon überzeugt, dass du uns verändern möchtest und dass du das tust und dass wir staunen werden. Ich danke dir dafür. Amen. In einer fiktiven Geschichte wird erzählt, dass Jesus nach seiner Himmelfahrt in den Himmel kommt und vom Erzengel Gabriel gefragt wird: Und? Hast du deinen Auftrag erfüllt und die Welt gerettet? Jesus antwortete, ja und nein. Ich habe ungefähr 30 Jahre lang als Vorbild gelebt, vor ein paar tausend Juden in einer kleinen Ecke des römischen Weltreiches gepredigt, bin für die Sünden der Welt gestorben, habe versprochen, dass die, die an mich glauben, das ewige Leben erhalten sollen, bin aus dem Grab auferstanden, um meinen kleinen Kreis von ungefähr 120 verängstigten Anhängern davon zu überzeugen, dass mein Leben und meine Geschichte Gottes Art sind, die Welt zu retten. Dann habe ich diesen 120 den Heiligen Geist gegeben und ihnen die restliche Arbeit überlassen. Willst du damit sagen, fragt Gabriel entsetzt, dass dein gesamter Plan zur Rettung der Welt von diesem bunt zusammengewürfelten Haufen von ehemaligen Fischern, Prostituierten und Zöllnern abhängt? Genau, antwortete Jesus. Besorgt fragt Gabriel, und was ist, wenn sie es nicht schaffen? Gibt es einen Plan B? Nein, es gibt keinen Plan B. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Das ist der Wille Gottes. Das möchte er. Und er möchte uns dazu mit benutzen. Das schreibt Paulus im Timotheusbrief. Das ist ein Wort, was immer zählen wird, und Gottes Wille ist unveränderlich. Gottes Sehnsucht ist, dass alle Menschen ihn kennenlernen. Nicht nur du und ich, die wir hier sitzen, auch die Menschen aus unserem Umfeld. Mit Leben für meine Freunde möchten wir uns mit diesem Plan A, den Jesus hat, beschäftigen. Gott möchte die Welt retten und uns, also die Menschen, retten. Gemacht ist alles, alles ist fertig, aber er möchte alle Menschen erreichen, möchte uns dazu brauchen und möchte uns an diesem Projekt beteiligen. Er will Menschen in Beziehung zu sich führen und uns dazu brauchen. Die Frage ist, glaubst du das? Glaubst du, dass das so ist, dass Gott das möchte? Bist du davon überzeugt? Meinst du, du kannst einen Beitrag dazu leisten? Oder gibt es da Dinge, die uns den Blick versperren und denken lassen, ja, das ist wichtig, aber ich kann das nicht. Ich mag euch ermutigen, lasst euch da hineinnehmen, in diesen Gedanken zu diesem Auftrag. Durch verschiedene Aspekte den Blick einfach öffnen zu lassen. Zu schauen, welche Rolle spielst du da? Spielen ist gar nicht der richtige Ausdruck. Welche Rolle hat Gott der Vater da für dich vorgesehen? Lasst euch hineinnehmen in diese Aktion. Ich verbreite die gute Nachricht aus Überzeugung. Und aus den anderen Gründen in den anderen Sonntagen. Wir beginnen heute damit, nach diesem eigenen Antrieb und unserer Überzeugung, weil Jesus der Weg ist, der richtige Weg, der einzige Weg, weil er mir hilft, weil er dem Menschen helfen kann. Wir werden hier schrittweise durch eine sehr bekannte Begebenheit gehen, die ich gar nicht ganz vorlese. Ich werde die ersten drei Verse gleich vorlesen. Das ist, wo der Gelähmte von den vier Freunden zu Jesus gebracht wird. Ich denke, die Begebenheit kennt jeder. Lass dir an der Stelle ein wenig Gottes Sicht schenken. Ich lese die ersten drei Verse. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündigte, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn, sie wollten mit ihm zu Jesus. Wir stehen hier am Anfang, am Beginn des Wirkens Jesu. Er hatte vorher vor etlichen Menschen gepredigt und hatte auch Menschen geheilt. Und das wurde bestimmt herumerzählt. Also damals gab es keine Apps, kein Internet. Ich weiß nicht, wie es mit dem Jerusalemer Kurier aussah. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben es schon eine ganze Menge Leute erfahren. Das hatte Interesse geweckt. Diese vier Freunde, die mussten eigentlich auch von ihm gehört haben oder ihn schon mal erlebt haben. Das steht so nicht in der Bibel. Das können wir so nicht sehen. Aber interessant ist ja auch, dass sie nicht zuerst jetzt zu Jesus gehen. Sich da ins Getümmel stürzen und einen guten Platz versuchen zu ergattern. So an sich denken und das Beste für sich rausholen. Ich bin sehr früh da und kann ganz vorne sitzen und kriege dann alles mit. Ihr Weg führte sie zunächst von Jesus weg. hin zu ihrem Freund. Sie sehen also nicht nur Jesus oder den Ort, wo man ihm begegnen kann, sondern sie haben den Blick nach draußen für einen Menschen, der hilfsbedürftig war, der alleine gar nicht zu Jesus kommen konnte. Wenn wir das so ein Stück weit übertragen, ist das heute auch nicht anders. Es gibt auch ganz viele Menschen, die können nicht alleine zu Jesus kommen, aus den verschiedensten Gründen, weil sie von ihm noch nichts gehört haben, weil es andere Dinge gibt. Auch heute gibt es Orte, an denen man Jesus begegnen kann. Wir sind alle hier. Was wollen wir hier? Etwas von Jesus hören, was unser Leben betrifft. Oder Veranstaltungen, Konferenzen. Da gibt es ja viele Dinge. Und trotzdem gibt es viele Menschen, die noch nichts von Jesus gehört haben. Ich habe mal geschaut, Schneoding war hier auf der Homepage, hat 18.842 Einwohner. Und ich glaube, wir haben 7 Gemeinden. Ich habe mal so über den Daumen gerechnet, 100 Gottesdienstbesucher pro Tag. Gut, wir haben pro Sonntag halt. Wir haben ein paar weniger. Das wären aber, wenn ich das umrechne, ungefähr 3,7% der Einwohner, wo ich sage, die interessiert das. Die suchen. Das ist nicht die Masse und nicht die Mehrheit. In der Situation damals tümmelten sich die Menschen dort. Das ganze Haus war voll, haben wir gehört. Das sind Interessierte, wie wir auch. Die haben den Wunsch, dass Jesus ihnen etwas sagt oder dass sie etwas mit Jesus erleben. Aber der größte Teil der Menschen sind auch dort damals woanders gewesen. Viele kommen dort nicht hin oder haben nichts von ihm gehört, haben kein Interesse. Wir erinnern uns an den Bibelspruch, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Versetzen wir uns mal ein Stück weit in diese Situation. Wo wärst du denn in dieser Begebenheit? Mitten im Gewühl, dort in dem Haus, nah bei Jesus, das Wort suchend, an seinen Lippen hängend, erwartend? Oder hast du den Blick für die Menschen, die noch nichts von ihm gehört haben? Ist dir das wichtig? Vielleicht wichtiger, als einen guten Platz zu ergattern? Sehen wir diese Menschen überhaupt? Haben wir die im Blick? Wer sind denn die Menschen in deinem Leben? Weißt du etwas über ihr Leben, über Dinge, die sie begeistern oder vorantreiben? Vielleicht habt ihr schon irgendeine Person für euch mal im Kopf, so im Blick, wo ihr denkt, oh, das wäre so schön, wenn sie Jesus kennen oder er Jesus kennenlernen würde. Hast du eine Vorstellung davon, was sie ausmacht, diese Menschen, oder warum es für sie interessant oder gut wäre, Jesus zu begegnen? Das Verhalten dieser 4 Männer lädt uns einfach ein, ihren Blick da einzunehmen, Menschen um uns herum wahrzunehmen, die Möglichkeit nicht haben oder noch nie was von Jesus gehört haben. Wie viele Kinder werden in Familien groß, wo Jesus, wo Gott eigentlich überhaupt kein Thema ist? Wir haben eine Zeit, da werden wir überschüttet im Fernsehen, Internet mit Dingen, die uns bis tief in die Nacht beschäftigen. Wenn wir das wollen, dann müssen wir auf die Menschen zugehen. Dann müssen wir auch ein bisschen Zeit investieren und Mühe. Sehen, was diese Menschen ausmacht und was sie bewegt. Du brauchst doch auch eine Gesprächsgrundlage. Uns mit dem beschäftigen. Es muss uns schon am Herzen liegen. Wenn das nicht auf deinem Herz ist, dann wird das immer was Aufgesetztes sein, das wird so verpuffen. Ich bin überzeugt, dass der Herr uns so einen Blick schenken kann. Und ich mag an der Stelle einfach für uns mal beten. Herr, und ich bitte dich, dass du mir die Augen schenkst, dass du uns die Augen schenkst für die Menschen um uns herum, die dich nicht kennen. Ich habe sie vielleicht aus dem Blick verloren oder noch gar nicht in den Blick genommen. Schenke mir, schenke uns das Interesse an ihnen. Schenke mir einen Blick dafür, wie du sie siehst. Danke. Amen. An der Stelle wollte ich auf die VIP-Karten verweisen, die auf euren Plätzen liegen. Ja, ich habe vergessen, die auszulegen. Aber ich habe sie gestern Nacht noch geschnitten. Die sind da noch drin. Ich lege die nachher auch aufs Klavier. Das ist so ein ganz kleines Kärtchen. Da gibt's drei Punkte. VIP, Very Important Person. Die Personen, die dir wichtig sind, dass du dir die mal notierst. Eine oder zwei, maximal drei. Und überfordere dich nicht. Die Personen, die du da drauf schreibst, sollen dir wichtig sein. Und ich mag dich bitten, und so wollen wir das in der Aktion machen, dass wir für diese Person eine Minute am Tag beten. Vielleicht auch, Herr, schenk mir Gelegenheit, mit diesen Personen dann über dich zu reden. Eine Minute am Tag. Und es wird was passieren. Das verspreche ich dir. Jesus wird was machen. Wir werden überrascht sein. Aber es hat, wie am Anfang gesagt, etwas mit einer Entscheidung zu tun. Möchte ich mich in so eine Aktion wirklich hineingeben? Oder nehme ich die Karte und dann liegt die da rum? Und Donnerstag nehme ich die nochmal mit, habe dann vielleicht nochmal schnell einen Namen drauf geschrieben. Nimm dir die Zeit heute Mittag. Dann werden die Impulse am Montag, am Dienstag schon ganz anders sein. Heute Morgen um 9 ist übrigens der erste rausgegangen. Das Gebet ist enorm wichtig, weil das ist das Entscheidende. Das bist nicht du, der da evangelisiert. Jeder von uns ist wichtig und jeder von uns wird bei Gott gehört. Ich weiß auch und habe ganz viele Gebetserleben. Das ist schön zum Beispiel, dass wir Musik haben, ne Thomas? Das haben wir, in der Woche haben wir es noch anders gedacht, haben gedacht, oh, a cappella. Ein Gebetserleben. Ich habe ganz viele Gebetserleben und dennoch rutsche ich immer wieder dahin, dass ich Dinge selber machen möchte, ohne vorher darüber gebetet zu haben. Blödsinn. Ich darf mit meinem Herrn über alles sprechen. Und er hilft mir. Vertraue einfach darauf, dass Jesus die beste Adresse ist. Das machen diese vier Freunde auch. Die vertrauen darauf, dass Jesus ihm hilft. Vielleicht kannten die Männer diesen Gelähmten schon lange. Vielleicht haben sie ihm auch schon öfter geholfen. Also ich finde da nichts drüber in der Bibel. Aber es muss ja einen Grund gehabt haben, warum sie ihn zu Jesus bringen. Wir erfahren später im Text, dass sie großen Glauben hatten. Dass sie fest darauf vertraut haben, dass Jesus ihm hilft. Und dass ihr Glaube der ausschlaggebende Punkt war, dass der Geheilte gesund wurde nachher. Vielleicht hast du schon was mit Jesus erlebt. Gespürt, dass da mehr hinter steckt als irgendeine tolle Geschichte. Irgendetwas hat diese vier Männer jedenfalls angetrieben, und das war mit Sicherheit auch eine Art Begeisterung von, die in ihnen war. Spielwechselnd aus dem Urlaub gekommen. Beide haben mir unabhängig, oder Anke hat das ja vorhin erzählt hier, nee, das hat sie mir erzählt, Bernstein, ne? Habt ihr gesammelt, wie verrückt, hat mir Dieter dann auch erzählt, das muss toll gewesen sein. Das kam sofort raus. Das ist so. Wenn ich ein neues iPhone habe, dann erzähle ich dir auch, was das Ding alles kann. Für den anderen ist es ein Auto, ein toller Urlaub, ein Konzert. Wenn du begeistert bist, dann treibt uns das an. Aber wie ist das mit unserem Glauben und unserer Beziehung zu Jesus? Sprudelt das auch so aus uns raus? Oder können wir das gerade noch so im Zaum halten? Dem Wissen und dem Erleben darum, dass er auf die Welt kam, für unsere Schuld starb, auferstand und damit ja uns eine Beziehung zu Gott ermöglicht. Ein Leben, das über den Tod hinaus Bestand hat. Oder dem Erleben, dass er durch den Heiligen Geist in uns ist und unser Leben gestaltet, führt und leitet. Wie es dazu kam, dass er die beste Adresse für dein Leben wurde. Was erlebst du mit ihm? Was begeistert dich an ihm? Setz dich doch mal hin und schreib dir auf, was er dir bedeutet. Und warum gerade er die richtige Adresse für dein Leben ist. Wenn du das so aufschreibst, dann wird dir das ganz bewusst werden. Oder viel bewusster, als wenn du mal so eben so drüber nachdenkst. Der Glaube ist bei vielen recht unspektakulär geworden. Und irgendwie fehlt da so ein bisschen Überzeugung. Viele sagen einfach, ja okay, Jesus, das ist gut, keine Frage. Aber ich habe da auch so meine Zweifel. Der Theologe Augustinus hat einmal gesagt, in dir muss selbst brennen, was du in anderen entzünden willst. Stimmt. Vertraust du darauf, bist du davon überzeugt, dass Jesus die Adresse für dich und für die Menschen um dich herum ist, dass er ein wichtiger Ankerpunkt für ein Leben, für dein Leben, für das Leben deines Freundes sein kann? Oder bist du an der Stelle, dass du Gott bitten musst, dass er dir diese Überzeugung und die Begeisterung wieder neu schenkt? Dann zögere nicht. Dann kümmere dich vielleicht erstmal um dich. Dann gib deiner Begeisterung erstmal ein bisschen Brennstoff. Weil du musst brennen. Aber vertraue darauf, dass Jesus die beste Adresse ist. Die vier Freunde sind überzeugt, dass Jesus die beste Adresse ist. Die haben den einfach mitgenommen. Ja gut, der konnte sich nicht wehren, der konnte nicht weglaufen, ne? Aber die sagen auch nicht, aber wir gehen jetzt dahin und danach kommen wir zu dir und dann werden wir genau berichten, was da läuft oder was da passiert ist. Und die beauftragen auch niemanden, der sagt, schafft den mal dahin oder so. Das machen die selber. Und dennoch gibt's auch bei uns so eine Art Hemmungen, die uns davon abhalten, für unsere Freunde einzutreten. Vielleicht sind es Erfahrungen, die wir gemacht haben, wo wir mal so Versuche gestartet haben. Wir haben eingeladen und keiner ist gekommen. Oder wir denken, wir finden nicht die richtigen Worte, wenn wir mit denen reden. Oder wir erleben Ablehnung oder müdes Lächeln oder Desinteresse, wenn wir über Jesus reden. Wir scheinen nicht einladend oder überzeugend genug zu sein. Man denkt schnell, der andere, der kann das viel besser. Soll der das doch machen? Oder wir bitten Jesus selber, dass er dem anderen begegnet und er selbst die Leute zu sich bringt. Ja, das ist eine super Idee. Aber das finde ich so nicht in der Bibel. Er hat uns ausgesucht, seinen Auftrag weiter auszuführen. In der Bibel finde ich, wie kann ich, was kann ich gerade tun, wie kann ich damit umgehen, oder ich kann den Herrn fragen, wie kann ich das machen, was soll ich jetzt tun? Ich möchte uns nochmal ganz eindringlich einladen, nicht vorschnell zu sagen, oh, ich kann das nicht. Klar, wir machen Fehler, alle, wir machen alle Fehler. Wir leben in einer gefallenen Welt. Aber wir sind einzigartig, jeder von uns. Und dein Freund ist auch einzigartig. Und die Beziehung, die du zu deinem Freund hast, die hat sonst keiner. Die kannst du pflegen, aber das ist was Einzigartiges. Deswegen bau darauf, dass Gott mit dir dort was vorhat. Du hast das Gebet, du kannst Gott alles erzählen und du hast Gott auf deiner Seite. Er steht hinter seinem Plan. So viele Zusagen finden wir in der Bibel, die das belegen und wir, also ich glaube felsenfest, dass das genauso ist, wie es da drin steht. Sage nicht vorschnell, ich kann nicht. Bitte Gott, wie kann ich? Schenk mir Gelegenheiten, mit den Menschen zu reden. Schenk mir Erfahrungen. Bring deine Freunde einfach zu Jesus. Da muss man auch ein bisschen was investieren. Das ist auch ein Thema mal in dem Gottesdienst. Vielleicht Zeit, Mühe. Ey, die haben den da hingeschleppt. Das wird nicht einfach gewesen sein. Ich weiß ja nicht, wie weit es war. Also Kraft. Oder auch Finanzen. Ich glaube ganz fest, die haben das Dach da aufgemacht. Ich meine, wir kennen die Geschichte. Ne? Also das ist ja Zerstörung nicht öffentlichen Eigentums, aber privaten Eigentums. Und ich denke, das haben die danach auch wieder reguliert. Das war denen mit Sicherheit bewusst. Sei dir bewusst, es kostet dich auch etwas. Aber ich habe bis jetzt immer erfahren, dass Gott mich da irgendwo belohnt und entlohnt wieder. Auf Seiten, wo ich vorher gar nicht drüber nachgedacht habe. Und lass dich nicht von Schwierigkeiten abhalten. Sie wollten zu ihm, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkam. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo sich Jesus befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Klar waren das damals Flachdächer. Die meisten Häuser hatten so eine Treppe, da konnten die hochgehen, weil die da oben auch Getreide getrocknet haben und viele Dinge gemacht haben, aber die haben dann irgendwie, keine Ahnung, mit einem Spaten oder mit irgendeinem Gegenstand dieses Lehmdach aufgeporkelt, dann wird da Dreck runtergerieselt sein. Also ich meine, dann geht man natürlich schon ein bisschen zur Seite. Also ich kann mir das richtig vorstellen. Alle Interessierten, was passiert da? Und dann lassen die, das ist ja kein kleines Loch. Ich meine, wenn man einen auf einer Bahre oder sowas vom Dach da runterlässt, das ist schon, hat schon eine gute Größe an der Stelle. Und trotzdem gab es ja Schwierigkeiten. Die Leute, sie sind da hingekommen, das Haus war voll, die standen bis draußen. Eine Möglichkeit, die da entgegensteht, sind zum Beispiel diese Jesus-Interessierten. Die haben den Weg versperrt im ersten Step. Durch ihre Ausrichtung auf Jesus haben sie den die da hinten kamen, den Rücken zugekehrt. Sie schauen nicht hinter sich und bekommen gar nicht mit, dass da ein Bedürftiger kommt. Und dann sind die Freunde hier kreativ geworden. Und ich mag auch dich ja ermutigen, kreativ zu werden. Vielleicht auch, wenn andere mal mit dem Kopf schütteln, mit dem, was du da gerade vorhast. Wenn du da diese Idee bekommen hast, vielleicht hast du sie vom Herrn bekommen, dann mach es. Nimm einfach Schwierigkeiten und nimm Unverständnis in Kauf. Geh ins Gebet, lass das wirken und dann tu's. Es gibt halt heute auch eine Menge Dinge, die da im Weg rumstehen. Manchmal bin ich es auch selber. Wo sind da die Schwierigkeiten? Wo bauen wir da Barrieren auf? Wo ist es mangelnde Kreativität bei uns? Ich glaube, mir fehlt das nicht. Meine Frau lacht da hinten. Ich habe immer ganz verrückte Ideen. Aber vielleicht haben wir negative Erfahrungen gemacht. Oder sind nur noch konzentriert auf unsere Beziehung mit Jesus und denken an keinen anderen. Oder vielleicht haben wir auch Angst vor Fragen oder kritischen Bemerkungen. Die Bibel spricht an ganz vielen Stellen von Buße, Umkehr. Metanoia heißt Umkehr. Verändere dein Denken, heißt das eigentlich. Da gibt es ganz oft Stellen, da sollten wir unser Denken verändern. Da sind wir so eingefahren. Wir denken, das ist richtig, aber lass das nochmal aus dem Blick Gottes sehen. Da kann das ganz anders aussehen und da sind wir manchmal ganz schön überrascht. Lass dich nicht von Schwierigkeiten abhalten, sondern lass dich von Jesus überraschen. Da lag er nun, der Gelähmte, vor Jesus. Alle sind gespannt, was passiert wird, was passieren wird, und die vier oben dann mit der Hoffnung, dass ihm geholfen wird. Vielleicht hatten die auch Angst, dass sie ihm zu viel versprochen haben. Das weiß man nicht, wie es in dem Herzen aussah. Ich kann mir das aber gut vorstellen. Und die Leute, die waren bestimmt auch in dem Haus sehr unterschiedlicher Meinung, wie wir so mal sind als Menschen. Die einen vielleicht entsetzt, weil das Dach da kaputt ist oder so, und ganz hinten schon die Jesus-Freaks, ne? Wir wollen ein Wunder sehen, wir wollen. Weiß ich nicht. Wir lesen aber weiter, dass Jesus sagte, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und das war wirklich überraschend. Vielleicht hat jeder direkt mit einer Heilung gerechnet. Aber Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und im Grunde, weil er den Glauben der Freunde gesehen hat. Wir haben manchmal so eine gewisse Vorstellung, was zu passieren hat. Ich bringe meinen Freund zu Jesus und dann passiert das und dann bekehrt er sich und dann ist er immer da und dann haben wir eine ganz tolle Gemeinschaft. Wir kennen den Plan Gottes nicht. Das kann ganz anders aussehen. Aber es hat bestimmt Auswirkungen mit dem, was du tust. Vielleicht bist du ein Glied in der Kette von diesem Menschen, der ausschlaggebender Punkt ist. Ich denke da immer hier an unser Public Viewing. Das ist ja Mistwetter. Was wir hier hatten vor 2 Jahren. Und da war, glaube ich, eine Schulklasse aus dem Osten oder so, die kam. Ne? Ah ja, Karin nickt, ja, die hat sich noch einen Ausweis zeigen lassen, damit die überhaupt was zu trinken kriegen. Ja. Ja, die waren für eine Woche hier zu Besuch. Und dann haben die uns hier gefunden, haben hier toll mit uns Fußball geguckt und ja, keine Ahnung, ob das jemals Auswirkungen hat für die. Vielleicht haben die gesagt, ey, ist cool. Wir hatten natürlich ein super Bild und war alles ganz klasse. Vielleicht Jahre später, dass sie denken, ey, da waren wir doch irgendwann mal in der FEG, das war total klasse, ich gehe jetzt mal hier in die Gemeinde. Vielleicht hat das Auswirkungen. Wir kennen den Plan Gottes nicht. Brauchen wir auch nicht. Wenn du irgendwann mal Schlussstein bist, also wenn du irgendjemanden wirklich zu Jesus führen kannst und ein Übergabegebet mit ihm sprechen kannst, dann ist das toll. Aber es gibt die vielen anderen Gelegenheiten, die genauso wichtig sind, die dazugehören. Lass dich darauf ein. Er ist in erster Linie dazu gekommen, zu retten, was verloren ist. Um eine Beziehung zu Gott zu ermöglichen. Die Schriftgelehrten waren auch überrascht. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus hatte seinen Geist in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen? Fragte er sie. Was ist leichter, zu einem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf Erden Sünden zu vergeben. Das ist ja das Wichtigste, dass zwischen uns und Gott nichts steht, dass wir dieses Opfer Jesu annehmen, dass unsere Schuld von Jesus vergeben hat. Das ist für unseren Freund genauso wichtig, der weiß es vielleicht nur noch nicht. Schuld passiert halt nicht nur zwischen zwei Menschen, sondern wir können ja hier raushören, da hat Gott was mit zu tun. Als Dritter ist er dabei. Und wenn wir schuldig werden an einem anderen Menschen, werden wir genauso schuldig an Gott. Und Jesus ist da und kann diese Schuld vergeben. Dieser Jesus ist halt mehr als ein guter Mann, der gute Sprüche hat oder der Gutes getan hat. Nicht nur Wunderheiler, einer, der etwas über Gott zu sagen hat, nachdenkenswerte Impulse liefert oder ein Vertröster oder ein guter Ermutiger. In Jesus begegnen wir Gott selber. Deshalb ist es so wertvoll, dass Menschen Jesus begegnen. Und diese Begegnung wird das Leben verändern. Immer. Damals haben die Leute auch gesagt, so etwas haben wir noch nie erlebt. Da waren sie am Staunen. Alles fing damit an, dass die vier Freunde einen Freund sahen, zu ihm gingen und ihn zu Jesus brachten. Und Jesus hat sein Leben verändert, radikal. Alles begann damit, dass es Menschen in unserem Leben gab, die zu uns gingen, uns zu Jesus brachten und unser Leben veränderten. Wer vorher mit Glauben nichts zu tun hatte, bei dem war das so. Ina ist letzte Woche getauft worden und die hat erzählt, dass es bei ihr mehr oder weniger anders ist, wie bei vielen, die in Gemeinden hineingeboren werden. Die kennen schon ganz viel von Jesus, aber die müssen auch ihren Weg gehen. Ich sage manchmal, Mensch, ich beneide manchmal die Leute, die vorher nichts von Jesus wussten, die richtig daneben gelangt haben, dann zu Jesus gekommen sind und dann so eine ganz tiefe Dankbarkeit in sich spüren und die, wo das Leben dann wirklich radikal anders wurde. Davon gibt's genug. Sogar hier in Schneverding. Ich wünsche uns, dass wir mit diesen 42 Tagen diese Dynamik erleben, dass da was passiert, dass wir einen Blick bekommen für den Plan A, den Jesus mit uns hat. Dass wir uns da hineinnehmen lassen und dass wir erleben, dass Gott selbst Menschen verändert. Auch uns. Immerzu. Lass dir die Sicht Gottes schenken. Für die Menschen um dich herum. für die Freunde, die dir wichtig sind? Und vertraue darauf, dass Jesus die beste Adresse ist. Für dein Leben, für das Leben deiner Freunde. Und bringe deine Freunde zu Jesus. Geh den Schritt einfach. Probier was aus. Sei kreativ. Lass dich nicht von Schwierigkeiten abhalten, von schlechten Erfahrungen. Fang wieder neu an. Und lass dich von Jesus überraschen. Amen.